Mama hat mir damals schon gesagt, tu nur das, was du auch wirklich magst. Deshalb rave ich die ganze Nacht, denn ich höre auf Mama. Mama hat mir damals schon gesagt, das Leben ist zu kurz, drum hab viel Spaß. Deshalb rave ich die ganze Nacht, denn ich höre auf Mama. Schon ein liebes Kind, doch wollt nicht immer artig sein. Aber Mama hier zu mir, denn ich war ihr Sonnenschein. Jetzt ist ihr kleines Mädchen groß und es zog alleine los in die weite Welt hinaus. Hör auf Mama. Denn ich höre auf Mama.